Seit Tagen rufen Sie bei mir an. Die Beobachter von Missständen in Funk- und Zeitungs- und anderen Häusern. Degenhardt, sagen Sie, oder vertraulich Väterchen. Nun, was sagen Sie jetzt? Zu Prag. Ach, die widern mich an. Endlich, endlich dürfen Sie die in Jahren heruntergewürchte Kritik herauskotzen. Beifällig nicken Verleger und Intendanten. Diesmal darf man vom Leder ziehen. Zu Prag. Und wir, Freunde, es scheint, wir haben gut gearbeitet. Denn hört euch diese Typen an. Die Vorsitzenden der Aufsichtsräte, die Vorstände und Herren der Konzerne und ihre Sachwalter auf Regierungs- und anderen Bänken. Sie sind empört. Empört, weil der Aufbau des Sozialismus gehemmt worden ist. Zu Prag. Sie trauern und sprechen von Scham. Die Stalingrad-Kämpfer, die Makler und Generale und ihre Sachwalter in Zeitungs- und anderen Häusern. Sie trauern, weil der Sprung voller Wagnis auf eine andere Stufe des Sozialismus nicht stattfinden durfte. Zu Prag. Nein, wir hören genau hin. Die sagen, das goldene Prag. Und wenn die Gold sagen, dann meinen die Gold. Die Herren, die den Vorfall in der Schweinebucht peinlich, den Vorfall in Santo Domingo gelungen, den Vorfall in Griechenland überhaupt nicht benennen. Nein, mit diesen Herren und mit den Herren ohne Eier, versteht sich, teilen wir nicht unsere Wut über den Sieg der Panzer zu Prag.